Edelsteine wie Diamanten und Co. Problembeschreibung. Edelsteine wie Diamanten vertrauenslos zu der Mine zurückverfolgen zu können, in der sie geschürft wurden, würde illegal gehandelte Steine und Blutdiamanten massiv entwerten und dem damit verbundenen schmutzigen Geschäft hoffentlich rasch ein Ende setzen. Aufgrund zahlreicher Bestechungen war es bisher mit Hilfe zentraler Systeme nie wirklich möglich, Vertrauen darauf zu schaffen, ob ein Stein schmutzig ist oder rein. Die Lösungserklärung. Die Lösung hierzu wäre eine Diamanten-Blockchain, bei der der jeweilige Stein unterschiedliche Stationen durchläuft. Unterschiedliche Teilschritte werden unabhängig und transparent durch Timestamps bestätigt. So könnten zum Beispiel zuerst die Mine, dann eine lokale Zertifizierungsfirma, dann der Herkunftsstaat, die Transportfirma und dann eine unabhängige Organisation, eine Exportfirma, eine Importfirma und noch ein Diamantenhändler im eigenen Land jeweils einen Diamanten signieren. Nachforschungen über einen bestimmten Edelstein sind auf diese Weise deutlich einfacher und transparenter zu handhaben. Bei Weiterverkäufen kann dann der neue Käufer über die Blockchain ebenfalls die gesamte Geschichte des betreffenden Steins vertrauenslos nachverfolgen. Herausforderungen. Die wahren Herausforderungen hierbei, so etwas umzusetzen, sind nicht technischer Natur. Selbstredend besteht hier immer noch die Gefahr eines Betrugs, wenn sich die unterschiedlichen Signierer zusammentun und die Unwahrheit in der Blockchain dokumentieren. Das Risiko ist hierbei jedoch deutlich besser verteilt als bei der derzeitigen zentralen Variante, bei der ein Zertifikat, welches ganz einfach gefälscht werden kann, alles an Vertrauen übernehmen muss. In der Realität ist es die fehlende Motivation vieler Teilnehmer, die die erfolgreiche Einführung einer Diamanten-Blockchain bisher verhindert hat. Viele der am Diamantenhandel beteiligten, betrügerischen Teilnehmer stecken gemeinsam unter einer Decke. Sie wollen gar nicht, dass der Diamantenhandel transparenter wird. Viele Organisationen versuchen, dieses betrügerische Kartell aufzubrechen. Doch die milliardenschwere Edelsteinindustrie macht dies nicht ganz so einfach. Alternativmöglichkeiten. Von Logistikseite sehe ich hier keine Alternativen zu einer Blockchain, um den Diamantenhandel transparenter zu machen. Sollten allerdings künstliche Diamanten immer populärer werden, könnten sie das Herkunftsproblem der richtigen Diamanten auf andere Art und Weise lösen, als es eine Blockchain tun würde. Es würde ein enormer Preisdruck entstehen, welcher Minen- und Diamantenfirmen dazu zwingt, ihre Standards nach oben zu schrauben. Hoffentlich wird also das oft blutige Geschäft um Diamanten von mehreren Seiten gleichzeitig in die Mangel genommen. Ein paar Praxisbeispiele. Eine Diamanten-Blockchain war eine der ersten Anwendungen, welche ich 2014 selbst gesehen habe. Den wahren Durchbruch hat sie jedoch aufgrund der zahlreichen Herausforderungen bis heute noch nicht wirklich erlebt. Vielleicht hast du hier ja die entscheidende Erfolgsidee. Diese wäre nicht nur bei Diamanten oder anderen Edelsteinen relevant, sondern ließe sich wahrscheinlich auf ganz viele Blockchain-Anwendungen im Allgemeinen übertragen.